Ich lade dich von Herzen ein, mit mir in dieser heutigen Meditation dir einen inneren Raum zu erschaffen, in dem du alles entgiften und loslassen kannst. Ein sogenannter innerer Kontrollraum, der energetisch das repräsentiert, was in dir ist. Das mag vielleicht für den einen oder anderen merkwürdig klingen. Aber ich würde mich wirklich freuen, wenn du dich darauf einlassen könntest und mal ausprobierst, wie es ja dir gefällt, wie du darauf reagierst und im Nachhinein zu beurteilen, ob das was für dich ist oder nicht. Sei mutig und probier jetzt mal etwas aus, auch wenn es dir im ersten Moment nicht schlüssig erscheint. Ich kann dir erzählen aus meiner Erfahrung mit zahlreichen Klienten oder Patienten, wie du es nennen magst, dass diese Methode eine sehr, sehr kraftvolle Methode ist, um Entgiftungsreaktionen zu unterstützen, um die Entgiftungsfunktion zu unterstützen und eine Form der Kontrolle darüber zu haben, was in dir geschieht. Und das ist mit dem Verstand erstmal nicht nachvollziehbar. Es ist auch keine Methode, die wissenschaftlich belegt ist. Aber wenn du die Gesundheit holistisch betrachtest, dann bist du ja bereits mit Energien und mit Energiemeditationen in Verbindung gekommen. Du bist mit der Thematik der Meridiane in Verbindung gekommen. Also das sind ja auch Energieleitbahnen. Und viele Dinge passieren in uns auf einer energetischen Ebene, die wir mit dem Verstand so noch nicht begründen können, die aber funktioniert. Viele Dinge können wir nicht sehen. Wir können keine Radiowellen sehen, aber wir hören trotzdem die Musik und wir wissen, aha, da sind Radiowellen unterwegs, die die Musik für uns hörbar macht. Und das müssen wir auch nicht permanent überprüfen. Wir wissen einfach, das ist da. Und entsprechend wirken auch andere Energien, Frequenzen, Wellen auf eine ähnliche Art und Weise. Insofern lade ich dich jetzt ein, mit mir gemeinsam einen inneren Raum zu erschaffen, deinen persönlichen, individuellen Raum, in den du immer wieder in Gedanken zurückkehren kannst und überprüfen kannst, wie es darin aussieht. Und bevor wir beginnen, diesen Raum zu erschaffen, möchte ich dich bitten, mir noch mal kurz zuzuhören. Und zwar wird es so sein, wenn du dir diesen Schutzraum oder diesen inneren Raum erschaffen hast, dann würde ich dich bitten, einfach einmal am Tag, ja routinemäßig in Gedanken in diesen Raum zu kehren, zurückzukehren und einfach nur mit dem Gefühl, nicht mit dem Verstand, mit dem Gefühl zu spüren, ist dort alles in Ordnung, ist dort alles sauber, gibt es dort etwas, was sich dir vielleicht in Form von Bildern oder Gefühlen zeigt, was da nicht hingehört. Und wenn sich da etwas zeigen sollte, und sei offen, es können sich zahlreiche Dinge zeigen. Manchen Klienten zeigen sich Bänder oder Spinnennetze oder wolkenartige Gebilde. Das kann ganz unterschiedlich sein. Wenn sich da etwas zeigt, was in diesen Raum, den du ja gebaut hast und eingerichtet hast, was da nicht hingehört, dann sorge dafür, mit der Kraft deiner Gedanken diese Dinge zu entfernen. Du kannst sie in Gedanken mit einem Besen entfernen, mit einer Kehrschaufel, mit einem Staubsauger, mit einem Messer, mit einer Kralle, was dir einfällt, was dir in dem Moment einfällt, das darfst du gerne benutzen. Und dann ist etwas ganz wichtig, wenn du es entfernt hast, muss es ja auch wieder raus aus deinem Schutzraum oder Raum. Und dazu wirst du nachher in der Meditation von mir angeleitet, einen Abfluss zu errichten. durch die Dinge, die du entfernst, abfließen können oder da kannst du sie reinkehren und dann sind sie draußen. Und da möchte ich dich bitten, wenn du täglich in diesen Raum zurückkehrst, immer mal wieder zu schauen, ob auch dieser Abfluss sauber ist, dass der nicht verstopft ist, dass es dort wirklich abfließen kann. Und wenn du nun bereit bist, dann würde ich dich bitten, dich ganz bequem hinzusetzen oder hinzulegen, so dass es für dich wirklich angenehm und entspannt ist, die Augen zu schließen und mit mir auf die Reise zu gehen. Atme bitte einmal tief ein, halte den Atem und atme ganz langsam wieder aus. Dann atmest du wieder ein, ganz langsam. Hältst den Atem an und atmest ganz langsam aus. Und das Gleiche wiederholen wir noch einmal. Langsam einatmen, anhalten und wieder ausatmen. Und nun bitte ich dir in Gedanken, dir vorzustellen, dass du über eine Wiese läufst. Schau dir diese Wiese genau an und schau, was auf ihr wächst. Welche Blüten du siehst, welche Blumen, welches Unkraut vielleicht dort ist, welche Wildkräuter. Und laufe ganz bewusst barfuß über diese Wiese. Fühle deine Fußsohlen, spüre, wie es sich unter deinen Füßen gerade anfühlt. Und laufe weiter. Ganz hinten. Im Hintergrund siehst du einen Ballon, der mitten auf der Wiese gelandet ist. Laufe dorthin. Laufe auf den Ballon zu. Und wenn du dort angekommen bist, steige hinein in den Korb des Ballons. Und dann löse die Seile und lasse dich mit dem Ballon in die Luft tragen. Ganz langsam entfernst du dich vom Boden. Du steigst höher und höher und die Wiese unter dir wird immer kleiner und kleiner. Schwebe nun nach oben, weiter in den Himmel hinein, bis du durch die dicke Wolkendecke hindurchgekommen bist. Und dann halte Ausschau nach dem Platz, der sich für dich als dein Paradiesgarten zeigt und lande darauf. Wenn du gelandet bist, dann steige aus dem Ballon aus, binde ihn fest, dass er nicht weiterfliegt und auf dich wartet. Und laufe ein wenig umher und schau dir diesen Paradiesgarten an, auf dem du gelandet bist. Wähle mit Bedacht den Ort, an dem du deinen Schutzraum aufbauen möchtest. Suche ihn nach deinem Gefühl, dort, wo du dich am wohlsten fühlst. Dort lege die Grundplatte für deinen Turm. Du wirst nun einen dichten Turm bauen, ohne Fenster, ohne Scharten. Stein auf Stein, einen ganz soliden und festen Turm, fast so wie ein Wehrturm. Setze die Steine aufeinander und überprüfe immer wieder, dass dieser Turm ganz stabil gebaut wird. Und wenn er hoch genug ist, wenn du das Gefühl hast, er ist perfekt von der Höhe, dann decke ihn ab mit einer festen Platte aus Beton. Dichte ihn ab und überprüfe noch einmal, dass alle Ritzen und Rillen dicht sind. Das ist der solideste Turm, den du je gesehen hast. Da kommt nichts durch von außen. Nichts kann dich bedrohen oder in dich hineindringen, wenn du in diesem Turm bist. Nun hat dieser Turm keine Fenster und keine Scharten und auch keine Türen. Und du wirst dich vielleicht fragen, wie du in diesen Turm hineinkommen sollst. Und das werde ich dir jetzt verraten. Bitte schließe deine Augen und stelle dich vor deinen Turm. Strecke deine nicht dominante Hand. Also wenn du Rechtshänder bist, dann die linke Hand. Und wenn du Linkshänder bist, deine rechte Hand aus, um deinen Turm zu berühren. Lasse die Augen geschlossen und stelle dir vor, wie du alleine durch deine Berührung in der Wand deines Turmes eine Öffnung herbeizauberst. Nur durch deine Berührung, durch deinen Code, kannst du die Wand öffnen und kannst hindurchgehen in deinen Turm. Und hinter dir verschließt sich sofort diese Öffnung, sodass dein Turm wieder absolut dicht ist und nichts und niemand hier rein kann. Schaue dich in diesem Turm um. Und wenn er dir nicht hell genug ist, dann entzünde aus deinem Herzen eine Flamme und erleuchte mit dem Licht deines Herzens diesen Turm. Wenn du magst, kannst du diese Flamme auch abstellen, damit sie den Raum erleuchtet und du kannst weiter umherlaufen und kannst dir überlegen, ob du in diesem Raum, in diesem Turm etwas hineinstellen möchtest, damit es für dich gemütlicher wird. Vielleicht magst du Bilder aufhängen. Vielleicht magst du Lampen aufhängen, Stühle hinstellen, Teppiche hinstellen. Vielleicht magst du aber auch überhaupt nichts darin haben und den Raum einfach ganz sauber und minimalistisch halten. Auch das ist völlig in Ordnung. Aber fühle hinein, wie dieser Raum für dich so gemütlich wird, dass du immer wieder gerne dorthin zurückkehrst. Wenn du das getan hast, dann bitte ich dich, in einer Ecke, such dir die Ecke aus, je nach Gefühl, mit deiner nicht dominanten Hand, die du vorhin schon einmal benutzt hast, um durch die Mauern hindurchzukommen, mit genau dieser Hand errichtest du eine Öffnung im Boden. Und zwar kannst du dir vorstellen, dass das eine Öffnung ist wie ein Rohr, das abschüssig ist, durch das etwas hindurchrutschen kann, das du dort ablegst. Nun stelle dir vor, dass dort so etwas wie ein Ventil eingebaut wird. wodurch nur die Dinge, die du hinaus katapultieren möchtest, hinausgeraten. Ganz einfach, indem sich das Ventil öffnet. Aber dieses Ventil sich sofort wieder verschließt und so dicht ist, dass nichts von außen hineindringen kann. Das heißt, diese Öffnung ist nur dazu da, dass du Dinge hinaus beförderst. Wenn du damit fertig bist, dann möchte ich dich bitten, dir deinen Turm ganz genau anzuschauen. In diesem Turm können sich, müssen nicht, aber können sich immer wieder Dinge zeigen. Dinge, die nicht in deinen Körper gehören, die du aufgenommen hast, über deine Ernährung, aber auch über deine Gedanken, über deine Gefühle. Dinge, die nicht in deinen Körper gehören, Dinge, die deine Körperfunktion behindern, Dinge, die dich belasten, die dich emotional, aber auch geistig belasten. Alle diese Dinge können sich hier zeigen. Und wenn sie sich zeigen, und das kann ganz vielfältig sein, sie können sich wirklich auf die unterschiedlichste Art und Weise bei dir zeigen, dann entferne sie. Spüre hinein, alles das, was nicht dorthin gehört, alles das, was du nicht dort hingestellt hast, das muss weg. Nimm dazu einen Besen oder was auch immer stimmig ist für dich und bewege es dorthin, wo du die Öffnung mit dem Ventil eingebaut hast. Mache das so lange, bis dein Raum wieder so klar und sauber ist, wie du ihn erbaut hast. Und erschrick nicht, manchmal ist es etwas schwieriger, Dinge dort wegzubekommen. Manchmal sind die hartnäckig, wie angewachsen. Und dann nimmst du einfach ein Messer oder eine Schere oder ein Skalpell oder ein Laserschwert, was auch immer für dich stimmig erscheint. Und durchtrennst es. Und schmeißt es in dein Abflussrohr. Und das machst du bitte jeden Tag. Denn die Dinge, die du entfernt hast, die machen wieder Platz für Dinge, die noch tief gespeichert sind in deinem Inneren, die sich nun zeigen können und entgiftet und entsorgt werden können. Je öfter du dorthin zurückkehrst und deinen inneren Raum sauber hältst, umso einfacher wird es auch auf körperlicher Ebene für dich, Dinge loszulassen, die nicht gesund sind für dich. Und wenn du nun das Gefühl hast, dass dein innerer Raum sauber ist, klar ist, das Licht sich wundervoll ausbreitet, dann lade ich dich ein, für heute deinen Schutzraum wieder zu verlassen. Und du machst es ganz einfach. So wie du hineingekommen bist, so kommst du auch wieder hinaus. Lege deine nicht dominante Hand an die Wand. Es wird sich eine Öffnung dir zeigen. Und schreite hinaus. Hinter dir wird sich sofort das Gemäuer verschließen. Überprüfe noch einmal, dass alles dicht ist. Und dann gehe zum Ballon zurück, steige hinein, löse das Seil und schwebe hinunter, ganz sanft, immer tiefer und tiefer. Auf deine Wiese zurück. Beobachte, wie die Blumen auf der Wiese größer und größer werden. Und du nun ganz sanft auf der Erde wieder landest. Binde den Ballon wieder an und gehe zurück dorthin, wo du hergekommen bist. Ich zähle nun bis drei und bei drei öffnest du deine Augen und kommst wieder an im Hier und Jetzt. Eins, zwei und drei. Herzlich willkommen zurück im Hier und Jetzt. Wenn du möchtest, kannst du dich jetzt noch einmal strecken und recken, tief atmen. Ach, und mal spüren, wie es dir geht.